Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Was wäre, wenn man Gold wirklich herstellen könnte? Mit ein paar Zutaten im brodelnden Kessel. Gut, erstmal wäre der Goldpreis wahrscheinlich im Keller. Aber die Alchemisten damals haben genau das versprochen. Was wiederum bei den Reichen und Mächtigen Gier und Begeisterung ausgelöst hat. Aber auch Wut, wenn das Goldexperiment mal wieder nicht so ganz geklappt hat. In seinem hellen und dunklen Leib birgt Ouroboros, der Drache der Alchemisten, das Gift. Schlangengleich krümmt er sich, beißt sich in den Schwanz, verschlingt sein eigenes Gift, das ihm selbst nicht schadet, aus dem aber die große Medizin entsteht. Um sie zu gewinnen, muss der Drache getötet werden. Und wenn die schwarze Farbe des Tieres in schwarzem Rauch aufgeht, jubeln die Weisen. Warum jubeln sie? Nun, weil sie Alchemisten sind und weil sie hinter den dunklen Worten und schillernden Bildern den höheren Sinn des Experimentes entdecken können. Keine leichte Aufgabe, denn alles ist verschlüsselt, verquast, symbolisch und höchst geheim. Weshalb es für alchemistische Weisheiten auch immer zahlreiche Interpretationen gibt. Eine Deutung besagt, das Gift symbolisiere das Quecksilber, das behandelt und verwandelt zu mächtiger Medizin wird. Aber alchemistisch gesehen steckt hinter der Deutung eine weitere Deutung. Und hinter ihr. Das Bild soll nämlich in Wahrheit die Verwandlung von unedlem Metall in Gold darstellen. Die Tötung des Drachen, ein Symbol für Zerfall und Fäulnis, ist die erste Stufe des alchemistischen Werkes. Hinter diesem Bild aber steckt noch eine weitere Bedeutung, ein noch tieferer Sinn. Denn das Gold steht nicht nur für sich, sondern zeigt dem wahren Alchemisten das mythische Modell der menschlichen Selbstvervollkommnung. Im Gleichnis der Drachentötung steckt das Postulat, dass der Adept, also der Eingeweihte, der suchende Mensch, seine Leidenschaften und Begierden töten müsse, um auf dem Pfad der Gerechten voranzuschreiten und die Seligkeit, das wahre Gold, zu erlangen. Dieser Gedanke verlor sich auch im Lauf der Jahrhunderte nicht. Selbst der Schweizer Psychologe C.G. Jung nutzte das alchemistische Modell für seine Theorie über den Prozess der Individuation. Das älteste Zeugnis einer alchemistischen Schrift ist die Tabula Smaragdina, die smaragdene Tafel des mythischen Weisen Hermes Trismegistos, dessen Spur in der Antike aufleuchtet und sich dort auch bald wieder verliert. Dieser Urvater der Alchemisten wählte den Namen des griechischen Götterboten und Totenbegleiters Hermes, kombiniert mit dem Adjektiv Trismegistos, der dreimal größte. Er zählt bis heute zu den meistverehrten Gestalten der alchemistischen Historie. Bis zur frühen Neuzeit glaubte man, dass er wirklich existiert habe. In Wahrheit hatte es ihn nie gegeben. Die ihm zugeschriebenen Schriften stammen alle aus unterschiedlichen Zeiten. Die Smaragdtafel, eine kleine Edelsteinplatte mit eingravierter Schrift, soll sich im Grab des Meisters in einer Kammer der großen Pyramide von Gizeh befunden haben. Die Mumie hielt sie angeblich in Händen. Im wolkigen Text werden geheimnisvolle Prozesse angedeutet, die das große Werk einleiten. Verschlüsselte Botschaften von großer Leuchtkraft vermitteln eine Ahnung von tiefer alchemistischer Bedeutung. Der erste Satz heißt, sinngemäß, wie oben, so auch unten. Im Licht der modernen Wissenschaft betrachtet, jedenfalls bemerkenswert, ein interessantes Postulat. Denkt man etwa an die vielen Entsprechungen in den Strukturen des Mikro- und Makrokosmos. Man hat es nicht leicht, wenn man sich mit der Alchemie befassen will. Viele Bilder, viele Gleichnisse wurden ersonnen, um das geheime Wissen vor Unbefugten zu verbergen. Nur die Adepten, Lehrlinge auf dem Pfad der Weisheit, dürfen an die geheimen Inhalte gelangen. Der Nebel um die Alchemie ist schier undurchdringbar. Viele Schriften blieben trotz zahlreicher Interpretationsversuche kryptisch, ohne dadurch ihren Zauber und ihre Bedeutungsschwere zu verlieren. Denn sie sollen, und das wird bis heute von vielen nicht angezweifelt, die gesamte Wahrheit der Welt enthalten. Die Geschichte der Alchemie ist eine wohl durchmischte Melange aus Zauberei und Forschung, Okkultismus und Wissenschaft. Viele Alchemisten waren bedeutende Forscher. Selbst Newton, als der größte Wissenschaftler aller Zeiten bezeichnet, sah sich als Alchemist. Vorsicht ist also geboten, denn all den Weisheiten aus Stroh und Blei ist oft genug auch echtes Gold untergemischt, womit wir schon beim Thema wären. Alchemie ist zunächst einmal eine Vorform der Chemie, die sich damit befasst hat, ein Agens zu finden, mit dem man unedle Metalle in Silber oder Gold verwandeln kann, sagt Klaus Priesner, Professor für Chemie und Wissenschaftshistoriker in München. Ach ja, Gold, zentnerweise. Diese Vorstellung begeisterte Kaiser und Könige, Fürsten und Prälaten. Also beschäftigte sich im Mittelalter eine wachsende Schar von Alchemisten mit der Transmutation, der Verwandlung von billigen Metallen in Gold. Dafür brauchte man vor allem eines: den Lapis Philosophorum, den Stein der Weisen. Der muss rot sein wie Rubin, weich wie Wachs und zerbrechlich wie Glas, so wurde erzählt. Die erste Beschreibung seiner Wirkung soll vom englischen Philosophen Roger Bacon aus dem 13. Jahrhundert stammen. Ein Teil des Steins könne demnach 1000 mal 1000 Teile unedlen Metalls in Gold verwandeln. Andere übertreiben noch mehr. Eine Schrift, die dem Spanier Raimundus Lullus zugeschrieben wird, behauptet, ein Stein von der Größe einer Bohne verwandle 1000 Unzen Quecksilber wiederum in den Stein der Weisen. Und auch davon genüge eine Bohne, um wieder 1000 Unzen Quecksilber zu verwandeln. Den Vorgang könne man noch 2-mal wiederholen. Am Ende erhält man einen Riesenhaufen Gold. Jemand machte sich die Mühe und rechnete nach. Das hieße, ein Teil des Steines könnte 4000 Billionen Teile Quecksilber in Gold verwandeln. Die Urheberschaft dieser Schrift muss allerdings angezweifelt werden. Allen großen Wissenschaftlern jener Zeit wurden zwielichtige alchemistische Werke untergeschoben. Auch diese Beschreibung stammt vermutlich nicht von Raimundus Lullus, der ein bedeutender Gelehrter und Philosoph war. Das Opus Magnum, das große Werk der Verwandlung, soll in 3 Stufen vor sich gehen. Erstens Nigredo, Schwärzung, was Zerfall und Fäulnis bedeutet, also die oben erwähnte Tötung des Drachen. Zweitens Albedo, Weißung, sprich Erleuchtung und Vergeistigung, und drittens Rubedo, Rötung, womit die höchste Verbindung, die Vereinigung mit Gott, gemeint ist. In anderen Versionen wurde die Zahl der Arbeitsschritte auf magische 7 erhöht. In den alchemistischen Werkstätten stand beeindruckendes Gerät herum, allerlei Kolben, Retorten und Tiegel, sowie der Athanor, der alchemistische Schmelzofen. Dazu zahlreiche Zutaten, die den Auftraggeber nicht nur gehörig staunen, sondern auch viel Geld abverlangten. In Wirklichkeit ist es so, dass die Idee der Alchemisten, dass man Blei oder Kupfer in Gold verwandeln kann, nicht funktionieren kann. Das wissen wir heute. Aufgrund der damaligen theoretischen Vorstellungen über die Beschaffenheit der Materie war das keineswegs klar. Und es gab auch Experimente, die nahegelegt haben, dass so etwas funktionieren könnte. Daher war es legitim, nach so etwas wie dem Stein der Weisen zu suchen. Einer der berühmtesten Mäzene der Alchemie war Kaiser Rudolf II., Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts Herrscher über das Heilige Römische Reich deutscher Nation. Rudolf war ein wissbegieriger Mensch, mehr Forscher als Kaiser. An seinem Hof in Prag trafen sich bedeutende Köpfe wie Tycho Brahe und Johannes Kepler und Scharlatane, wie der zwielichtige Okkultist John Dee und sein Kompagnon Edward Kelly. Die einen beobachteten die Planeten und stellten wertvolle Berechnungen der Kometenbahnen an, die anderen faszinierten mit Seancen, Geisterbeschwörung und Spiegelillusionen. Der polnische Alchemist Sendivogius überzeugte Rudolf 1604 mit einer gelungenen Transmutation. Er verwandelte vor den Augen des Kaisers eine Silbermünze in Gold. Rudolf widmete ihm eine Gedenktafel und hoffte auf mehr Gold, zentnerweise. Doch das klappte nicht. Mit jedem neuen Alchemisten, jedem misslungenen Experiment, wurde Rudolf misstrauischer und ließ bald manchen Betrüger ins Gefängnis werfen. Andere Herrscherkollegen waren rabiater. Nach größeren Enttäuschungen ließen sie den einen oder anderen Glücksritter sogar hinrichten. Aber Alchemie ist nun mal eine wohl durchmischte Melange aus Okkultismus und Wissenschaft. Einer der herausragendsten Alchemisten war der Schweizer Arzt, Astrologe und Mystiker Paracelsus. Er lebte im frühen 16. Jahrhundert und hieß in Wahrheit Theophrastus Bombastus von Hohenheim. Wow! Paracelsus war zu seiner Zeit sehr umstritten, weil er die etablierte Lehre vor allen Dingen der Hochschulmedizin angegriffen hat, die sich eben auf die Vier-Säfte-Lehre von Galen bezog. Und Paracelsus wollte die Medizin auf völlig neue Füße stellen. Und diese Grundlage wäre eben die Alchemie gewesen. Und Paracelsus hat hier durch eine neue Theorie der Krankheitsentstehung eigentlich die Medizin revolutioniert und hat der Alchemie auch eine neue Richtung gegeben, weg von der Herstellung des Steins der Weisen hin zur Alchemie als einer Hilfswissenschaft der Medizin. Paracelsus betrieb Naturforschung, betrachtete den ganzen Menschen und forderte eine ganzheitliche Medizin. Er eckte immer wieder an, weil er die rein theoretische Ausbildung der Ärzteschaft verurteilte, weil er sich weigerte, die Ursache aller Krankheiten im Ungleichgewicht der vier Körpersäfte, Blut, Galle, schwarze Galle und Schleim zu sehen, weil er mit allerlei medizinischem Aberglauben aufräumte, etwa in Bezug auf die Behandlung von Lepra oder Syphilis mit Quecksilber oder einer bestimmten Holzart. Neben seinen Schriften über Medizin, Theologie und Philosophie befassen sich mehrere Arbeiten des Paracelsus oder solche, die ihm zugeschrieben werden, mit alchemistischen Themen. Manches davon mutet seltsam an, etwa die Abhandlung über den Homunculus. Ein weiteres zentrales Anliegen der Alchemie war nämlich die Erschaffung des künstlichen Menschen, des Homunculus. In der Schrift De Natura Rerum, über die Natur der Dinge, analysiert Paracelsus, dass die Entwicklung des männlichen Samens in der Gebärmutter letztlich nichts anderes sei als ein Vorgang von Zerfall und Fäulnis, entspräche demnach der ersten Stufe des alchemistischen Werkes. Wenn man also menschliche Spermien 40 Tage lang in einem Gefäß mit warmem Pferdemist verfaulen ließe, so müsse sich daraus ein lebendiges Wesen entwickeln. Füttere man es weitere 40 Tage lang mit Menschenblut, voilà, ganz einfach, fertig ist der Homunculus. Nun ja, eine wohl durchmischte Melange. Die Wissenschaft verdankt der Alchemie wertvolle Erkenntnisse in der Medizin, in der Metallurgie und anderen naturwissenschaftlichen Disziplinen. Manches wurde auch zufällig entdeckt, wie das Schießpulver oder der erste phosphoreszierende Farbstoff. Der italienische Alchemist Vincenzo Casciarolo entdeckte ihn 1604, nannte ihn Lapis Solaris, Sonnenstein, und seine Entdeckung beförderte die wissenschaftliche Erforschung des Lichts erheblich. Der Hamburger Alchemist Hennig Brandt kam wenig später dem weißen Phosphor auf die Spur, der Chemilumineszenz erzeugt. Diese Reaktion, in der forensischen Chemie heute als Mitscherlichprobe bekannt, ist ein beeindruckendes Phänomen. Feiner weißer Phosphor wird oxidiert und strahlt im Dunkeln geheimnisvolles bläuliches Licht aus. Brandt hatte seinerzeit für denselben Effekt noch menschlichen Harn benutzt. Oder die Zufallsentdeckung des Johann Friedrich Böttger. Dieser unzufriedene Apothekergehilfe strebte nach Höherem und wandte sich der Alchemie zu. Er wurde schlagartig berühmt, als ihm 1701 eine Transmutation, eine Metallverwandlung gelang. Der 170 Gramm schwere Goldklumpen, den er dabei angeblich hergestellt hatte, ist bis heute in der Porzellansammlung Dresden zu besichtigen. Sogleich flogen die adeligen Auftraggeber herbei wie die Fliegen. Im Lauf seines Lebens ließ sich Böttger abwechselnd verwöhnen und verfolgen. Er floh von König zu Fürst und vice versa. Friedrich III., Kurfürst von Brandenburg, und August der Starke von Sachsen, König von Polen, stritten sich unablässig um ihn. Böttger saß zwischen den Stühlen und immer in Gefangenschaft. Er wurde gut bewacht und angespornt, bitte fleißig zu transmutieren. 1703 musste er sich verpflichten, jährlich Gold im Wert von 10 Millionen Silbertalern und 200.000 Golddukaten herzustellen. Laboratorien und Material wurden ihm großzügig zur Verfügung gestellt und Böttger experimentierte auf Teufel komm raus. Aber kein Gold. Stattdessen Porzellan. Die Herstellung des weißen Goldes, wie das Porzellan genannt wurde, war bislang ein Geheimnis der Chinesen gewesen. Böttger kam dem Verfahren nun zufällig auf die Spur und präsentierte es 1709 zum ersten Mal in Europa. Vielleicht rettete ihm das sogar das Leben. Sein Zeitgenosse, der falsche Graf Emanuele Caetano, hatte da weniger Glück. Der ehrgeizige bayerische Kurfürst Max Emanuel ist Feuer und Flamme. Vor seinen Augen verwandelt Caetano Quecksilber in Gold. Selbst der große Isaac Newton und der Philosoph Gottfried Wilhelm Leibniz erkennen seine Leistung an. Warum also zweifeln? Aber wer Gold machen kann, soll Gold machen. Zentnerweise. Was für den Alchemisten dabei herauskommt, ist letztlich Gefangenschaft. Caetano flieht nach Wien, doch das Spiel wiederholt sich. Herzlicher Empfang, gierige Erwartung. Erneut flieht der Alchemist, diesmal nach Berlin. Auch König Friedrich I. ist hoch erfreut. Als es aber nichts wird mit zentnerweise Gold, lässt er den Apothekergehilfen aufknüpfen. Zum Spott und als Mahnung für andere im Goldflittergewand an einen goldglitzernden Galgen. Dennoch gibt es auch Berichte, die durch ihre kritische Haltung und die Bürgschaft ernsthafter Zeugen durchaus ein wenig befremden. 1666. Johann Friedrich Schweitzer, genannt Helvetius, ist einer der heftigsten Gegner der Alchemie. Eines Tages bekommt er von einem Fremden ein Stück vom angeblichen Stein der Weisen, so groß wie ein Rapssamen. Der Fremde sagt, Helvetius solle sich doch selbst von seiner Wirkung überzeugen. Und Helvetius führt das Experiment durch. Es misslingt. Der Kritiker sieht sich bestätigt. Doch seine Frau überredet ihn, einen zweiten Versuch zu machen. Und die Umwandlung gelingt. Helvetius, selbst am meisten überrascht, bringt das Gold zum Goldschmied Brechtel, dem Münzmeister des Herzogs von Oranien. Der bestätigt, es ist reines, feinstes Gold. Auch der kritische Denker Baruch Spinoza glaubt nicht an die Sache, will ihr auf den Grund gehen. Er befragt Zeugen, untersucht die Geräte und kommt zu dem Schluss, die Umwandlung müsse wahr sein. Wie schon gesagt, die Alchemie, auch in historischer Sicht, eine wohl durchmischte Melange aus Zauberei und Forschung. Ein weiteres hehres Ziel der Alchemie war die absolute Medizin oder das lebensverlängernde Elixier. Der flämische Alchemist Johann Isaac Hollandus beschreibt 1435 in einer Schrift, wie der Stein der Weisen Kranke geheilt habe, Aussatz und Pest inklusive. Die Gebrauchsanweisung ist denkbar einfach. Man löse ein Stück des Steins, so groß wie ein Weizenkorn, in Wein auf, der Kranke trinke es, und schon springt er aus dem Bett und bleibt gesund bis zu seinem Lebensende. Oder noch länger. Der Graf von Saint-Germain, ein Zeitgenosse Casanovas, behauptete von sich, viele hundert Jahre alt zu sein. Er sei schon bei der Hinrichtung Jesu zugegen gewesen, erzählte er in leichtem Plauderton, und natürlich auch bei anderen historisch bedeutsamen Events. Er sprach mit so viel Akribie und Detailwissen, dass fast niemand an seinen Worten zweifelte. Saint-Germain war charmant, beredt, gebildet, sprach 7 lebende und 2 tote Sprachen, wusste alles und war mit seinen Zaubermitteln zur Stelle, wenn ihn jemand um Hilfe bat. Es kursierten endlos viele Legenden über ihn. Ein Zweifler soll einmal Saint-Germains Diener gefragt haben, ob es wahr sei, dass sein Herr 1000 Jahre oder noch älter sei. Glauben Sie ihm nicht. Mein Herr ist ein Blender und Betrüger, soll der Diener geantwortet haben. Ich diene ihm erst seit 300 Jahren, und als ich anfing, war er kaum älter als 200. Saint-Germains Ruhm lebt fort. Rudolf Steiner, der Begründer der Anthroposophie, verkündete 1904 in einem Vortrag, der Graf sei immer noch am Leben. Auch die Alchemie ist nie untergegangen. Zwar trennte sich Ende des 17. Jahrhunderts die Magie von der Naturwissenschaft, doch der Glaube an wundertätige Inhalte verschwand nie ganz. Auch die Nazis wollten alchemistisches Gold, zentnerweise. Reichsführer SS Heinrich Himmler fiel auf den geistig minderbemittelten, vorgeblichen Alchemisten Heinz Kurschildgen herein, der behauptete, Gold machen zu können, aber nach Wunsch auch Benzin oder Radium. Es folgte das Übliche. In der Gestapo-Zentrale festgesetzt, sollte der Eingeweihte Gold produzieren. Und siehe da, es funktionierte nicht. Dumm, beschränkt, gierig, verblödet, ja, alles. Aber jetzt kommt's. Heute weiß man, Gold lässt sich herstellen. Im Jahr 2009 wurde in der wissenschaftlichen Fachzeitschrift PNAS von der National Academy of Science in Amerika ein Versuch veröffentlicht, den der deutsche Mikrobiologe Dietrich Nies von der Martin-Luther-Universität in Halle-Wittenberg gemeinsam mit Frank Reith von der australischen Universität Adelaide und weiteren Forschern durchgeführt hatte. Dabei wurde gezeigt, dass das Bakterium Cupriavidus metalliduranz, das auf Goldnuggets lebt, durch biochemische Prozesse aus Goldionen kleine Goldklumpen erzeugen kann. Naja, Klumpen ist vielleicht übertrieben. Die so gewonnenen Körnchen sind so winzig, dass man sie nicht einmal unter dem Mikroskop sehen kann. Die Forscher sagten, dafür seien viel höher auflösende Geräte vonnöten. Trotzdem, ist er endlich wahr geworden, der Traum vom Goldmachen? Naja, das Verfahren zur Erzeugung dieser Nanoteilchen kostet Tausende von Dollar, während der Wert des erzeugten Edelmetalls den geringen Bruchteil eines Cents beträgt. Auf jeden Fall ein Verlustgeschäft. Etwas daran aber scheint bemerkenswert. Cupriavidus metalliduranz kann dort existieren, wo die giftigen Goldionen vorkommen. Das Gift schadet ihm nicht. Wie war das mit dem Drachen? In seinem hellen und dunklen Leib birgt Ouroboros, der Drache der Alchemisten, das Gift. Schlangengleich krümmt er sich und beißt sich in den Schwanz, verschlingt sein eigenes Gift, das ihm selbst nicht schadet, aus dem aber die große Medizin entsteht. Na also. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast. Dieses Mal von Katalin Fischer, die sich mit den rätselhaften Rezepturen und Geheimnissen der Alchemie befasste. Regie führte Frank Halbach. In der Technik war Birgit Vetter. Es sprachen Stefan Wilkening und Claudia Obstadt-Minges. Redaktion Bernhard Kastner.